everything around us. And so much of it is just simply wrong decisions that we've made. Und so vieles davon sind falsche Entscheidungen, die wir gemacht haben. That we've listened to the wrong voice. Und wir haben, auf die falsche Stimme gehört. And not listened to what God's Word says. Und nicht auf das, was Gottes Wort sagt. I encourage you, after we get through, to look at this book here. Take this book home with you. This is God's power in you. Das heißt, Gottes Kraft in dir. And it lets you know who lives in you. Um dich wissen zu lassen, wer in dir ist, wer and why you should be able to do the things God said do. Und warum du dazu befähigt worden bist, diese Dinge zu tun, von denen Gott sagt, wie soll. If God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost lives in you, you have the power of God living in you that it took to create heaven and earth. Dann hast du die Kraft, die Schöpfung, die alles erschaffen hat in dir. You're not just a normal person. Du bist nicht nur ganz einfach eine normale Person. You're an anointed person. Du bist eine gesalbte Person. And we can walk in that anointing. Und wir können in dieser Salbung wandeln. It's not something we try to do, it's something we can do. Nicht etwas, was wir versuchen zu tun, sondern etwas, was wir tun können. I'm going to start with Luke 4:18 this morning. Ich möchte mit Lukas 4:18 heute beginnen. And simply, most of you know what the scripture says. Die meisten von euch kennen diesen Vers oder diese Schriftstelle. But so oftentimes what we do is we just read something and it just passes on by and we really don't stop and think about what it's saying. Und oft lesen wir etwas ganz schnell durch oder darüber und bemerken nicht, was wir da gelesen haben, was dort steht. In one sense it's talking about Jesus. In einer Weise redet, heißt es hier von Jesus. But then it comes down to it's talking about every believer. Aber dann auf der anderen Seite spricht es die ganzen Gläubigen an. Because if Jesus lives in you, wenn Jesus in dir, he says you are one with him. Dann bist du eins mit ihm. He lives in you, you live in him. And so the same thing that he can say about himself, we can say about ourselves. It says, the Spirit of God is upon me. See, he was talking about this as a man. He walked here as a man. Jesus did not walk here as God. He walked here as a man. A man that was anointed by God. Ein Mensch, der gesalbt von Gott ist. He had feelings just like we do. Er hatte Gefühle, so wie du und ich. The Bible says he was tempted just like we are. Die Bibel sagt, dass er versucht worden ist in allen wie wir. But because of the anointing of God, he was able to walk in this world and not sin. Und wegen der Salbung Gottes konnte er in dieser Rolle, in diesem Dienst wandeln und nicht sündigen. And do the things God told him to do. He said, God has anointed me to preach the gospel to the poor. Und es geht hier weiter. Gott hat mich gesalbt, um das Evangelium, die gute Botschaft zu den Armen zu bringen. God has sent me to heal the brokenhearted. Und er hat mich zu den gebrochenen Herzen gesandt. To proclaim liberty to the captives. Und Befreiung zu proklamieren zu den Gebundenen. And recovery of sight to the blind. Und dass die Blinden sehen. To set at liberty those who are oppressed. And then he turns around and tells us in Mark 16, verse 15 through 18. Und dann sagt er zu uns ganz direkt in Markus 16, 18. That as a believer he has anointed us. Dass er uns als Gläubige gesalbt hat. And as a believer, und als Gläubige, we're supposed to be doing these same things. Sollten wir dieselben Dinge tun. He said we're supposed to preach the gospel all over the world. Wir sollten das Evangelium auf der ganzen Welt predigen. And then we're supposed to set the captives free. Und wir sollten die Gebundenen freisetzen. By casting out devils. Indem wir Dämonen austreiben. Treading upon serpents. Auf Schlangen treten. If we drink any deadly thing, it won't harm us. Und wenn wir etwas Tödliches trinken, dann soll es uns nicht schaden. And we're supposed to lay hands on the sick and heal them. Und wir sollten Kranken die Hände auflegen und sie sollen geheilt werden. That's you and I. We all have that calling as a believer. Und das gilt für dich und mich. Wir haben all diesen Ruf als Gläubiger. And we need to understand that. Und wir müssen das verstehen. God has anointed us to preach. Gott hat uns gesalbt, um zu predigen. You don't have to know the whole Bible to preach. Du musst nicht die ganze Bibel auswendig kennen, um predigen zu können. All you're doing when you're preaching is you're telling people what you know. Und alles, was du tun musst, ist den predigen. You don't have to know the whole Bible to preach. Du musst nicht die ganze Bibel auswendig kennen, um predigen zu können. All you're doing when you're preaching is you're telling people what you know. Und alles, was du tun musst, ist den Leuten zu sagen, was du weißt. You're sharing with them what God has done for you. See, your testimony is the best preaching you can give. Dein eigenes Zeugnis ist die beste Predigt, was du weitergeben kannst. If God has done nothing for you, why should anyone else want the same God you got? Und warum, wenn Gott nichts für dich getan hätte, warum sollte der andere denselben Gott, den du hast, haben wollen? But if he's done something for you, they think, well, maybe me too. Aber wenn Gott etwas für dich getan hat, dann denkt der andere sich, naja, you don't just share Billy's testimony. What has God done for you? That's how you preach. Und so predigst du nicht nur, dass du mein Zeugnis von Billy halt eben weitergibst, sondern dein eigenes. So predigst du. You preach by sharing your experience in God. Du predigst, indem du deine Erfahrungen mit Gott weitergibst. God says every one of us have a holy calling. Gott sagt, dass jeder einzelne von uns eine heilige Berufung hat. Jesus started releasing the anointing. Jesus hat damit begonnen, die Salbung freizusetzen. To the disciples in Matthew 10:1. In Matthäus 10:1 hat er zu seinen Jüngern die Salbung freigegeben, weitergegeben. See, in the Old Testament, when people were anointed, im Alten Testament, wo die Menschen gesalbt worden sind, they were anointed to do things for God. Waren sie gesalbt, um bestimmte Dinge für Gott zu tun. When God gives you an anointing, it came upon the people in the Old Testament. Im Alten Testament kam die Hand Gottes, also die Kraft Gottes, über sie. And when that anointing was upon them, they could do great things. Und wenn die Salbung über sie kam, dann konnten sie Großes tun. But they did it on behalf of God. Und sie taten das für Gott, also im Namen Gottes. The anointing always comes with authority and power. Die Salbung kommt immer mit Autorität und Kraft. Authority and power. Autorität und Kraft. And see, we have that authority and power. Und du musst erkennen, wir haben die Kraft und die Autorität. In Matthew 10:1, he told the disciples, the 12, that he gave the authority and power. So wie in Matthäus 10:1, als er seinen Jüngern, den 12, die Autorität und die Kraft gegeben hat. He said, I give you the authority and the power. Ich gebe euch die Autorität und die Kraft, to cast out all demons, um alle Dämonen auszutreiben, not just some of them, nicht manche vielleicht, but every demon, sondern alle, and to heal every kind of sickness, alle Arten von Krankheiten zu heilen. Boy, that's a big anointing. Das ist eine ziemliche gewaltige Salbung. Not just the headaches or the toe aches. Also nicht nur manche Kopfweh und Zehen Aua, but to heal every kind of sickness, sondern alle Arten von Krankheiten, and every kind of disease, plague, und alle Arten von Plagen und Krankheiten, was es noch gibt, the little things, the big things, von den kleinsten bis zu den größten Bereichen. And now I want you to notice something he said here, and we'll get into this a little bit more. Und ich möchte, dass du etwas siehst hier. Wir werden da noch mehr hineingehen. How many of you have been in the meetings this week? Wie viele von euch waren bis jetzt in den Treffen heute in den Abenden? How many of you have seen somebody healed or you've been healed? Und wie viele von euch haben andere geheilt gesehen oder du selbst bist geheilt worden? I'm going to ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Who healed them? Wer hat sie geheilt? I hear God, I hear Jesus, but I don't hear the right answer anywhere. Aber ich habe nicht die richtige Antwort gehört. Gott, Jesus. I healed every person that gets healed. Ich habe jeden einzelnen geheilt, der für Heilung gekommen ist. Not God, not Jesus. Nicht Gott, nicht Jesus. But I healed them because of what he told the disciples. Und ich habe sie auf der Basis dessen geheilt, was er den Jüngern gesagt hat. See, he told them in Matthew 10:1. Er hat ihnen gesagt in Matthäus 10:1. I give you authority, I give you power. Ich gebe euch Autorität und Kraft. To cast out demons. Um Dämonen auszutreiben. And to heal the sick. Um die Kranken zu heilen. Then in Matthew 10:8. Dann im Vers 8 weiter. He said, now you go. Geht hin. And you cast devils out. Und ihr treibt die Dämonen aus. Now you're doing it with the authority and power that he gave you. Man tut das mit der Autorität und der Kraft, die er uns gegeben hat. And nobody has a problem when I say I cast demons out. Und niemand hat ein Problem, wenn ich sage, ich treibe Dämonen aus. They only have a problem when I say I heal the sick. Und die meisten haben aber dann Probleme mit dem, wenn ich sage, ich heile die Kranken. But that same scripture says, and you go heal the sick. You go raise the dead. Aber dieselbe Schrift sagt dann weiter, ihr geht hin und heilt die Kranken und weckt die Toten auf. So many times the reason we don't receive from God, oft ist es so, dass der Grund, warum wir nicht von Gott empfangen, is because we're going to God, wir gehen zu Gott, and we're asking him to don't receive from God. Oft ist es so, dass der Grund, warum wir nicht von Gott empfangen, is because we're going to God, wir gehen zu Gott, and we're asking him to do what he told us to do. Dann bitten wir ihn aber das zu tun, was wo Gott aber gesagt hat, dass wir das, dass wir das tun. We're acting like he is our slave. Wir agieren so, als ob er unser Sklave wäre, unser Diener. And we're telling him, go here, go do that, go heal this one, go bring me money. Und wir sagen ihm immer, ja, geh du dies, du jenes, bring mir Geld oder was weiß ich was. You know, instead of doing what he said, you go. Anstatt dass wir das tun, was, wozu er uns berufen hat. Er sagt, geht. We're the servants. Wir sind seine Diener. He's the one in charge. Er ist der Oberste. And we do what he says. Und wir tun das, was er sagt. He anointed us because one man couldn't do it. Er hat uns gesagt, weil einer alleine konnte das nicht tun. You know, people need individuals to come and minister to them. Leute, all die Menschen brauchen all, also einzelne Leute, die zu ihnen kommen. He first anointed the 12, then he anointed the 70, then he anointed all of us who are believers. Zuerst hat er die zwölf gesalbt, dann die 70 und dann alle von uns. And he sends us to do the work. Und er schickt uns hinaus, er sendet uns, um das Werk zu tun. Not just to come to church and sit in church. Nicht nur, dass wir in die Gemeinde kommen und da sitzen. You know what church is for? Weißt du, für was die Gemeinde ist, die Versammlung? The main thing, Sunday morning service, am Sonntagmorgen, is to come and praise God and give God glory for what he's done all week. Um zusammenzukommen, um Gott zu preisen und ihm die Ehre zu geben, um zu erzählen, was Gott die ganze Woche getan hat. I remember when I first started. Ich kann mich noch erinnern, als ich zuerst begonnen habe. And every Sunday morning they would have testimonies. Jeden Sonntagmorgen hatten sie Zeugnis. In my church. In meiner Gemeinde. And I would stand up and I'd tell how people got healed. I would tell how people got delivered from drugs and alcohol. Und ich bin immer wieder aufgestanden. Jeden Sonntag habe erzählt von dem, was Gott getan hat, wie Menschen geheilt worden sind, befreit worden sind von Alkohol und Drogen. And so many things was happening on the street. Und so viele Dinge sind auf der Straße draußen passiert. And the people in the church got upset. Und die Leute in der Gemeinde sind aufgebracht worden. Because they didn't believe in those things. Denn sie hatten nicht an solche Dinge geglaubt. And they came to me and said, we don't want you to talk about what God's doing out there. Und dann sind sie sogar zu mir gekommen und haben mir gesagt, nein, wir wollen nicht davon hören, was Gott oder dass Gott solche Dinge heute tut. We just want to see Jesus in your life. Wir möchten einfach nur Jesus in deinem Leben sehen. We don't want to hear anything. Aber wir wollen nichts von den all dem hören. And they wouldn't let me talk about it. Und sie hat mich nicht gelassen, darüber zu reden. And I had to go someplace where people would let me talk. Und dann musste ich woanders hingehen, wo man mich sprechen ließ. Because if you don't talk about it, if you don't present it, it's doing nobody any good. Denn wenn du nicht darüber Zeugnis ablegst, was der Herr getan hat und tut, dann bringt's niemandem was. I went where people were looking for the truth. Ich bin dann dorthin gegangen, wo Menschen Ausschau nach der Wahrheit. And I would go in on Sunday morning and I would praise the Lord. Und Und ich bin dann am Sonntagmorgen immer hingegangen und ich habe den Herrn gepriesen. We had 10 people delivered from drugs this week. Und diese Woche, an dieser Woche haben 10 Leute sind befreit worden von Drogen. We had 20 people healed with sickness. Oder in einer anderen Woche 20 von sind befreit worden, geheilt worden von Krankheit. We had 20 born again into the kingdom of God. Und 22 weitere sind in das Reich Gottes hineingeboren worden. You must share what God does. That's how you preach. Und so predigst du, so teilst du dich mit. And you share the gospel. Und du teilst das Evangelium mit. And give God glory. Und gibst dem Herrn die Ehre. By giving testimonies. Durch dieses Zeugnis. That's why every night we ask for people to give testimonies. Und deswegen bitte ich immer jedes Mal, jeden Abend den Leuten Zeugnis zu geben. When people got healed or delivered in the Bible. Die Menschen damals in der Bibel befreit und geheilt worden sind. It says they went everywhere. Da heißt es, sie gingen überall hin. Giving glory to God. Und gaben Gott die Ehre. Talking about what Jesus did. Darüber zu reden, was Jesus getan hat. And that's what we're supposed to be doing. Und das sollten wir tun. Now you say, well, I'm not sure about that. Magst du vielleicht sagen, naja, ich bin mir noch nicht so sicher. How many of you call yourself believers? Wie viele von euch nennen sich Gläubige oder Gläubiger? Well, let me tell you what the Word of God says about believers. Lass mir mal was sagen, was das Wort Gottes über Gläubige sagt. In John 14, 12. In Johannes 14, Vers 12. It says, if you are a believer, wenn du ein Gläubiger bist, you are supposed to do the same miracles Jesus did. Solltest du dieselben Wunder oder dieselben Dinge tun, die Jesus getan hat. And greater miracles. Und größere. You're supposed to be doing everything Jesus did. Du solltest genau dasselbe tun, was Jesus getan hat. You know? Yeah. That's what it says. You're supposed to be doing everything Jesus did. Genau so steht es dort. Du solltest dasselbe tun, was Jesus getan hat. But most of us are sitting back waiting on Jesus to do it. Aber die meisten lehnen sich zurück und warten auf Jesus, dass er es tut. He's already done his part. Er hat schon seinen Teil getan. He needs your help now. Er braucht jetzt deine Hilfe. To do the work here on this earth. Um das Werk hier auf der Erde zu tun. He needs you. Er braucht dich. See, if you could get that in your heart. Wenn du das in dein Herz hineinkriegst. See, he's not walking the earth right now. Er wandelt nicht mehr hier jetzt auf der Erde. Not in his physical body. Nicht in seinem physischen Leib. But he's walking the earth in your physical body. Aber er geht auf dieser Erde durch deinen Leib, durch dich. And he lives inside of you. Er lebt in dir. People say, well, if Jesus touched me, I'd be healed. Und als die Leute gesagt haben, Jesus hat mich berührt, ich bin geheilt worden. If I touch you, wenn ich dich berühre, it's the same as if Jesus touched you. Dann sollte es eigentlich so sein, so wie wenn Jesus dich berührt. Because I'm like a glove. Denn ich bin so wie ein Handschuh. He's inside here. Er ist drinnen. And when I put my hand on you, it's just like him putting his hand on you. Und wenn ich meine Hand auf dich lege, dann ist es so wie wenn er seine Hand auf dich legt. Luke 10:19. In Lukas 10:19. It says, when I speak and give you God's word. It's the same as if Jesus himself is speaking. Es ist so, wie wenn Jesus selbst spricht. He says, if you accept what I say, if I'm giving God's word, also wenn ich das Wort Gottes mitteile und weitergebe und ihr mein Wort aufnimmt, if you accept what I say, und akzeptiert, was ich sage, you're accepting him. Dann akzeptiert ihr ihn. It says, if you reject it, aber es heißt auch, wenn ihr es ablehnt, you're not rejecting him, you're rejecting the God who sent him. Dann heißt es, dann lehnt ihr nicht nur den ab, der da ist, der dir es weiterbringt, sondern den, der ihn gesandt hat. You're not rejecting me, you're not rejecting Jesus, you're rejecting the God who sent him. Und ihr lehnt nicht nur mich ab oder Jesus, sondern ihr lehnt eigentlich den ab, der mich gesandt hat, Gott. God considers the words that you give people important. Und das heißt, Gott sieht es als sehr wichtig an, was du den Leuten mitgeteilst, das Wort. When the Holy Spirit comes into you, wenn der Heilige Geist in dich kommt, in dir kommt, he has a job to do through you. Dann hat er eine Aufgabe. And he can only do that when you give God's word. Und dann kann er es nur durch dich tun, wenn du das Wort Gottes weitergibst. Don't give your opinion. Gib nicht nur nicht deine eigene Meinung weiter. If it does not agree with God's word. Wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Don't share your experience if it disagrees with God's word. Teil nicht einfach deine Erfahrungen mit, die vor allem wenn sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Because your experience or your opinion means nothing if it doesn't agree with God's word. Denn deine Erfahrungen und Meinungen, die zählen gar nichts, wenn sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Because it will not heal, it will not deliver, it will not set people free. Es wird nicht befreien, es wird nicht heilen, es wird nicht freisetzen. Amen. It's up to you to walk in what God has promised you. Es hängt von dir ab, in dem zu wandeln, was Gott verheißen hat. People tell me all the time, Brother Billy, you know, you pray for the sick and you see him healed, but I could never do that. Und oft kommen Leute zu mir und sagen, Bruder Billy, der Herr tut dies und jenes und heilt die Kranken, aber ich könnte das niemals tun. In the natural, im Natürlichen, none of us can do it. Könnte niemand von uns etwas tun. Our war is not natural. Unser Krieg, unser Kampf ist nicht natürlich. Our problem is we try to do everything some way that we can think about it. We can figure it out. Unser Problem ist, dass wir alles so zu tun versuchen, was über unser Gehirn geht, was wir irgendwie rationalisieren können und bedenken können und so weiter. If we can figure it out, it's not God. Wenn wir es mit ausklügeln können und mit unserem Hirn gehen könnten, dann wäre es nicht Gott. According to 2 Corinthians 10, verse 3 through 8. Gemäß 2. Korinther 10, Vers 3 bis 8. See, we try to walk in the flesh. Musst erkennen, wir versuchen oft im Fleisch zu. But our war is not through the flesh. Aber unser Krieg, unser Kampf ist nicht durch das Fleisch. Our weapons of warfare are divinely powerful. Unsere Waffenrüstung sind göttlich bekräftigt. God has given us spiritual weapons. Gott hat uns geistliche Waffen gegeben. For destruction of fortresses that the devil has put up. Gegen Vernünfteleien, gegen Festungen, die der Teufel aufgerichtet hat. For destroying every thought that rises up. Um jeden Gedanken niederzureißen, zu zerstören, der sich erhebt. That stands against what God has said. Die gegen das stehen, was Gott gesagt hat. All the knowledge of God, He's given it to us. All die Erkenntnis Gottes hat uns gegeben. So that we can take every thought captive. So dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen können. To the obedience of Christ. Zum Gehorsam Christi. The devil came and quoted scripture. Der Teufel ist gekommen, zu Jesus gekommen und hat Schriftstellen zitiert. To Jesus. Und hat eben diese zitiert. He never quoted a full scripture. Aber er hat niemals eine vollständige Zitat. He gave him a partial scripture that sounded good. Er hat ihm immer nur einen Teil der Schrift gegeben, die gut geklungen hat. But Jesus knew the word. Aber Jesus kannte das Wort. And every time he resisted the devil, und jedes Mal, wenn ihm widerstanden hat, the thought the devil was throwing at him, hat der Teufel ihm auch ist ihm entgegengetreten, by saying, it is written. Aber Jesus ist ihm immer wieder entgegengetreten und hat gesagt, es steht geschrieben. We have a tendency to look at things outwardly. Wir haben die Tendenz, dass wir etwas äußerlich anschauen. Not the way God has said. Aber nicht so, wie Gott es wirklich gemeint hat oder gesagt hat. You look at her and she's in a wheelchair. So, du schaust zum Beispiel sie an und siehst sie in einem Rollstuhl. And that's all you can see and that's all you talk about. Und das alles, was wie du das sehen kannst und wie du darüber redest. I look at her. Aber ich schaue auf sie. And so oftentimes when I speak to her, und oft wenn ich zu ihr rede, I say, and by his wounds you're healed. Spreche ich und sage ich, durch seine Wunden bist du geheilt. I don't say, how are you? I don't say, are you still in a wheelchair? Ich sage nicht immer wieder, ja, du bist halt noch immer im Rollstuhl oder du bist noch nicht geheilt. I don't deny she's in a wheelchair. Ich verneine das nicht, ich leugne das nicht. But if I keep speaking God's word, aber wenn ich das Wort Gottes spreche, what God says about her, was Gott über sie sagt, see, God didn't say she wasn't in a wheelchair. Gott sagt nicht, dass sie nicht in einem Rollstuhl ist. But he said, I'm restoring you to health and I'm healing your wounds. Aber er sagt vielmehr, ich werde sie zur Heilung wiederherstellen und sie von ihren Wunden heilen. So if that's true, und so, wenn das wahr ist, God sees her out of the wheelchair. Gott sieht sie vom Rollstuhl weg. He says, by the wounds Jesus bore, you are healed. Denn Gott sagt ganz klar, durch die Wunden, die Jesus getragen hat, bist du geheilt. So I don't look at her in the wheelchair. So schaue ich sie nicht an im Rollstuhl. I get the picture that God has. Sondern ich sehe das Bild, das Gott hat. And I speak to her body and tell it to be healed. Dann spreche ich zu ihrem Körper und sage, dass es geheilt ist. Not only to be healed, nicht nur, dass es geheilt ist, but to act healed. Sondern auch danach zu handeln. That means do something you couldn't do before. Das heißt, etwas zu tun, was du nicht vorher tun konntest. And if you keep speaking that, und wenn du dran bleibst und so sprichst, two things are going to happen. Werden zwei Dinge passieren. My faith is rising and stirring her up. Mein Glaube wühlt sie auf und bewegt sie dazu. And she's hearing God's word. Und sie hört das Wort Gottes. She's hearing what God says. Sie hört und hört, was Gott sagt. And that's stirring up her faith. Und das ermuntert ihren Glauben. And her body is beginning to line up with God's word. So beginnt ihr Körper sich auszurichten nach dem Wort Gottes. See, every night she gets up and she talks to Jesus. Und jeden Abend steht sie auf und beginnt mit Jesus zu reden. And all of you people sitting around saying, I don't want to lift up my leg. Und manche von euch sagen, nee, ich möchte nicht meinen rechten Fuß heben. And she's got a reason not to lift her leg. Aber sie hat allen Grund nicht, ihren Fuß zu heben. But every night she's licking the telephone and lifting the leg. Also sie hat einen Grund, beides zu heben, nämlich ihre Hand und ihren rechten Fuß. And if you look at her, she looks like she's going to fall down. Und wenn du sie so anschaust, dann schaut so aus, als wenn sie bald niederfällt. But she's seeing herself talking to God. Aber sie sieht sich selbst mit Gott, mit Jesus zu reden. And if she's talking to God, sie spricht mit Gott. He says, even though you fall, you will not get hurt because he's holding your hand. Sogar wenn du niederfällst, wird dich halten in seiner Hand. So every night she's lifting that leg higher. Und jeden Abend hebt sie ihren Fuß höher. Amen. Amen. Amen. I'm watching her every night. Ja, ich beobachte sie jeden Abend. And then I see some of you that don't hardly move, you know. Ich sehe andere von euch, die sich voll bewegen können und die sich kaum bewegen. How many of you believe Jesus lives in you? Wie viele von euch glauben, dass Jesus in dir wohnt, lebt? Well, you know, before Jesus came into you, bevor Jesus noch in dir gekommen ist, Wohnung gezogen hat, maybe you were a failure. Vielleicht glaubst du bist ein Fehler gewesen. Maybe you weren't very smart. Oder vielleicht bist du nicht ganz so weise oder gescheit. Maybe you felt like you couldn't do anything. Vielleicht hast du dich gefühlt, dass du gar nichts tun kannst. But when Jesus comes in you, aber wenn Jesus in dich kommt, it says you become a new creation. Heißt es, du wirst eine neue Schöpfung. You're not the same person as you was. Du bist nicht mehr dieselbe Person, die du warst. The reason many of us are not able to do anything is because we've never got the vision of being a new creation. We still see ourselves like we were before. But when the anointing of God comes upon you, something happens. It happened in the Old Testament. When the anointing of God came upon somebody, he picked up the jawbone of a donkey and killed 1,000 soldiers. Und wenn die Salbung Gottes, die Hand Gottes auf jemanden gekommen ist, dann hat derjenige zum Beispiel einen Kiefer vom Esel genommen und hat 1,000 Philister erschlagen. You know, that would be hard for a guy to do with just if he had a sword. Aber es wäre ganz unmöglich gewesen, nur mit normaler Kraft, nur mit einem Schwert alleine. But a jawbone. Aber ein Kiefer, Unterkiefer. That's when the anointing of God comes on you, become a different person. Das ist genau das. wenn die Salbung Gottes auf dich kommt, wirst du zu einer anderen Person. In 1 Samuel 10, verse 6 and 7. In 1 Samuel 10, 6 bis 7. It said, when the Spirit of God comes upon you mightily. Wenn der Geist Gottes mächtiglich oder mächtig auf dich kommt, you shall prophesy. Wirst du prophezeien. And be changed into another man. Und dich verwandeln in einen anderen Menschen. You won't be that same man. You'll be different. Du wirst nicht derselbe sein. Du wirst anders sein. Now, folks, we're talking about when it comes upon you. So wir sprechen hier, wenn er auf dich kommt. But you and I, aber du und ich, we live in a different dispensation. Wir leben in einer anderen Zeitabschnitt. No longer does the Spirit of God come upon you. Nicht länger kommt der Geist Gottes nur auf dich. He comes within you. Er kommt in dich. He fills you. Er füllt dich. It doesn't leave you. Er geht nicht weg. It's with you all the time. Er ist mit dir die ganze Zeit. I go to bed, he's with me. Ich gehe zu Bett und er ist mit mir. I go to the restaurant, he's with me. Ich gehe zum Restaurant, er ist mit mir. I go to the toilet, he's with me. Ich gehe auf die Toilette und er ist mit mir. They say more accidents happen in the toilet than any place else. Sagen, dass die viele mehr Unfälle auf der Toilette passieren denn woanders. That's why when I go to the toilet, I want Jesus with me. Deswegen möchte ich auch Jesus mit mir haben auf dem Klo. I want the Holy Ghost with me. Ich möchte den Heiligen Geist mit mir haben. Amen. Amen. He's in me. Er ist in mir. He doesn't leave me. Er verlässt mich nie. I am never ever by myself. Ich bin niemals nur für mich alleine. I mean, sometimes I got lonely because my wife was not with me. Und manchmal fühle ich mich alleine oder bin halt alleine, weil meine Frau nicht mit mir ist. But I would lay there in my bed at night and I would just start praising the Lord. Aber oftmals liege ich ganz einfach alleine im Bett und fange den Herrn an. And his presence would come and I know I wasn't alone. Und seine Gegenwart kommt und ich weiß, ich bin niemals alleine. The same thing when she was at home. Für sie, wenn sie alleine, also wenn sie zu Hause and she'd say, I just laid there and I lifted my hands and I started praising the Lord and he came into the room. Und sie hat mir oft erzählt, dann bin ich ganz alleine im Bett gelegen und habe angefangen den Herrn zu preisen, meine Hände zu heben und seine Gegenwart ist in den Raum gekommen. See, he says, even though the whole world leaves you, he's not going to leave you. Und er sagt, wenn die ganze Welt dich verlässt, er wird dich nicht verlassen. So he's there with us. Er ist mit. He's made us a new creation. Er hat uns eine neue Schöpfung gemacht. These signs shall follow those who believe. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. They shall follow you. Oh, something else I want to add there in 1 Samuel 10, 6 and 7. Noch etwas möchte ich von 1. Samuel 10, 6 bis 7 erwähnen. Not only shall he become another man, nicht nur wirst du ein anderer Mensch, but these signs shall follow you. Diese Zeichen werden folgen. Now listen to this. Und hör genau zu. Do for yourself. Tu es durch dich oder selbst. Whatever the occasion requires. Was auch immer der Umstand verlangt. This is what he told Saul. Das ist was dem Saul gesagt hat. If you need to heal somebody, heal them. Wenn du jemanden heilen musst, dann heile ihn. If you need to fight 1,000 soldiers, fight them. Und wenn die Situation es verlangt, 1,000 zu bekämpfen, dann bekämpfe sie. If you need to resist the devil, resist him. Und wenn du dem Teufel widerstehen musst, dann widersteh ihn. Whatever the occasion requires, the anointing is there to do it. Was auch immer die Situation verlangt, die Salbung ist da. See, the anointing is to help you to be able to do whatever God tells you to do. Die Salbung hilft dir genau in diesen Situationen, wozu die Salbung da ist. Do you hear me? Verstehst du? That's what the anointing is for. It's there to help you do whatever the occasion requires. Und deswegen ist die Salbung da, die Kraft Gottes da, um in jeder Situation das zu tun, was die Situation verlangt. And so many times we as Christians, some of you sitting here this morning. Und so oft als Christen, auch hier, du bist hier am Morgen. You get your eyes on the manifestation. Du schaust auf die Manifestationen. You look at the results. Du schaust auf die Endresultate. You don't look at the one who gave the manifestation. Du schaust nicht auf den, der die Manifestation gegeben hat. You see it just in me. You don't see it in you. Du siehst es nur in mir oder durch mich, nicht durch you, dich. You think I can do it, but you can't do it. Du denkst, du kannst es tun, aber ich kann es nicht tun. People want me to lay hands on them and release my anointing on them. Leute wollen, dass ich die Hände auflege und die Salbung freisetze auf sie. I tell them no. Und ich sage nein. It's mine. What? It's mine. Das ist meine Salbung. If you want it, yours, go get yours. Und wenn du deine Salbung haben willst, dann bekomme sie. You get it from the same place I got it. Du bekommst sie von derselben Quelle wie ich. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Now you say, well, how did this? People ask me, how did it start? Und Leute fragen mich oft, wie hat das Ganze begonnen? Because I was smarter than most of you. Ich war halt ein bisschen gescheiter als die meisten. That's right. Ja, das ist richtig. See, I figured God was smarter than me. Ich habe mir nämlich gedacht, naja, Gott ist sicher gescheiter als ich. And even though I didn't understand it. Und obwohl ich es nicht verstanden habe, he said, sagt er, lay hands on the sick. Leg den Kranken die Hände auf. And they shall recover. Und sie sollen wiederhergestellt werden. How in the world can that happen? I've laid my hand on a lot of things and nothing ever happened except messes. Ich konnte es nicht verstehen. Wie kann sowas überhaupt passieren? Ich habe meine Hände schon zuvor auf viele Dinge gelegt, aber es ist nicht besser geworden. But that was before Jesus came into my life. Das war bevor Jesus in mein Leben gekommen ist. And just because God said it, nur weil Gott es eben gesagt hat, I started laying hands on people. Begann ich, den Kranken die Hände aufzulegen. And I was literally shocked. Und ich war wirklich buchstäblich schockiert. Because people got healed. Weil Menschen geheilt worden sind. I knew that I didn't have great faith. Und ich wusste, ich habe nicht großen Glauben gehabt. Everybody says, oh, you got to have great faith to do this. Und viele sagen mir, oh, du hast großen Glauben für das, oder? No, I only had faith enough to put my hand on them because God said it. I don't know as I believed it would work. Nein, ich habe nur Glauben genug gehabt, nur weil Gott es gesagt hat, dass ich die Hände auf die Kranken legen soll. Because I told God later. Denn ich habe später dann dem Gott gesagt. God, you know I didn't have great faith. Gott, du wusstest, dass ich nicht großen Glauben gehabt habe. How come this worked? Wie konnte es sein, dass es funktioniert hat? And God said, I honored your obedience. Gott hat mir dann gesagt, ich habe deinen Gehorsam geehrt. As faith. Das ist Glauben. Just because you did it. Nur weil eben du, weil du das getan hast. He said, until you lay hands on somebody. Und bist du jemand, die Kranken, deine Hand auf den Kranken legt? He said, I have nothing to confirm. Dann habe ich, sonst habe ich nichts, was ich bestätigen kann. But when you lay hands on them. Aber wenn du gehorsam bist und die Hand darauf legst, I will confirm my word. Dann werde ich mein Wort bestätigen. Hmm. That made it so simple. Das hat es so einfach gemacht. Now, as I often tell people, I didn't start out laying hands on people with cancer. Und wie ich schon so oft gesagt habe, ich habe nicht damit begonnen, Krebskranken die Hände aufzulegen. Because that famous Christian thought was always there. Denn diese berühmte christliche Gedanke war immer bei mir. What if it don't work? Was ist, wenn das nicht geht, wenn das nicht funktioniert? Mm-hmm. And then one day, dann eines Tages, I thought to myself, dann dachte ich mir, surely my faith is as big as an aspirin. Ich kann mir vorstellen, mein Glaube ist sicher so groß wie Aspirin. I couldn't believe for cancer, I couldn't believe for other things. Ich konnte nicht für diese großen Dinge glauben wie Krebs und so. But I thought, surely I can believe for a headache. Aber sicherlich kann ich für einen Kopfweh glauben. So, I looked for people who had headaches. Und dann habe ich Ausschau gehalten auf Kopfweh. If they had cancer, I let somebody else pray for them. Wenn jemand Krebs gehabt hat, dann habe ich gesagt, na, du lieber. But I started putting my hands on people who had headaches. Dann habe ich begonnen, eben Kopfbekranken Hände aufzulegen. And even though I said, you know, I believe my faith is as big as an aspirin. Und obwohl ich gesagt sagen konnte, naja, mein Glaube ist so groß wie Aspirin. I was shocked when they said the headache's gone. Da war ich schockiert, als sie mir immer gesagt haben, naja, mein Kopf ist weg. But if you lay hands on people and a headache leaves, somebody's going to come with a backache or a footache. Aber wenn du natürlich sagst, ich bete jetzt für Kopfweh, dann werden nicht andere kommen mit allen möglichen Dingen, mit Rücken und so weiter. And they're not going to know that you only think you got headache faith. Und die werden dann glauben, ja, du hast nur Kopfweh. They're going to believe that you're going to lay hands on them and they're going to be healed. Aber wenn du natürlich für das andere auch betest, werden sie auch glauben für das andere haben. And so bigger and bigger things started being healed. Und dann begann es größer und größer zu werden, mehr und mehr. And that's what we've got to do. We've got to come to that place where we believe what God says. Das ist so. Wir müssen so zu diesem Bereich kommen, was Gott sagt. What we have to learn to do, was wir lernen müssen in dem Ganzen, is to read God's Word and find out what we can do. Wir müssen das Wort Gottes lesen und herausfinden, was wir tun können. Seek God. Suche Gott. Don't listen to your friends. Hör nicht auf deine Freunde. Don't listen to anybody that doesn't agree with God's Word. Hör auf niemanden, der nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Ask God what you can do. Frage Gott, was du tun kannst. See, he says in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Das heißt in Matthäus 6:33, tracht oder sucht zuerst nach dem Reich Gottes. And his righteousness. Und seiner Gerechtigkeit. And all these things shall be added to you. Und all die anderen Sachen werden dir hinzugefügt werden. Don't seek money. Suche nicht nach Geld. Seek God. Suche Gott. Don't seek healing. Suche nicht Heilung. Seek God. Suche Gott. Why do you do that? Warum tust du das? Because if you seek God, sickness cannot stay where God is at. Wenn du nämlich Gott suchst, dann kann die Krankheit nicht dort bestehen, wo Gott ist. If you seek God, wenn du Gott suchst, poverty cannot stay in the presence of God. Dann kann die Armut nicht in der Gegenwart Gottes bestehen. If you seek God, wenn du Gott suchst, the devil cannot stay in the presence of God. Der Teufel kann nicht in der Gegenwart Gottes bleiben. You notice he always leaves when God comes on the scene. Denn du hast es bemerkt, der Teufel flieht immer dort, wo Gott auf in die Szene tritt. In the Old Testament, he told the children of God. Im Alten Testament hat den Kindern Gottes gesagt. He told Israel. Hat Israel gesagt, Jeremiah 29, verse 13 and 14. In Jeremiah 29, 13 und 14. Seek me. Suchet mich. That means look for me. Das heißt, haltet Ausschau nach mir. Read my word. Find out where I'm at. Find out what you've got to do. Lese mein Wort und finde heraus, was ihr tun müsst, was ich tun will. Seek me and you will find me. Suchet mich und ihr werdet mich finden. When you search for me with all of your heart. Wenn du auch mit ganzem Herzen nach mir Ausschau hältst, mich suchst. See, that's the key word right there. Das ist das Schlüsselwort hier. If you search for him with all of your heart. Wenn du ihn suchst mit ganzem Herzen. If you're searching for him with your whole heart. Wenn du ihn mit ganzem Herzen suchst. You don't give up just because you don't get something the first night. Dann wirst du nicht ganz einfach beim ersten Mal aufgeben, wenn du nicht. See, many times people come in and if they don't get something the first time, they don't come back. Oft ist es so, dass die Leute, wenn sie am ersten Abend nicht gleich etwas bekommen, dann kommen sie nicht mehr wieder. But I, you know, like I told you, I needed healing very bad. So wie ich dir schon oft erzählt habe von mir, ich brauchte Heilung sehr dringend. I didn't get healed the first time I went. Ich bin nicht das erste Mal geheilt worden. I didn't get healed the second time I went. Und auch nicht das zweite Mal, wie ich hingegangen bin. I didn't get healed the third time I went. Und auch nicht beim dritten Mal. But I saw people being healed. Aber ich sah, wie Leute geheilt wurden. And so I just kept going back. I kept seeking. I kept trying to find out, what must I do? Und ich bin immer wieder und immer wieder gekommen und habe danach mich ausgestreckt, gesucht und dann herausfinden wollen, was muss ich tun? I wanted to find the answer. Ich wollte unbedingt die Antwort finden. And the fourth time, beim vierten Mal, I finally got healed. Bin ich endlich geheilt worden. I received the first healing. Ich hatte meine erste Heilung empfangen. But that just excited me and made me reach out for more. Und das hat mich noch mehr aufgeregt und ich war noch mehr mit Erwartung und wollte noch mehr. Because I figured God was bigger than my one healing. Denn ich habe herausgefunden, ich dachte mir, Gott ist größer als meine erste Heilung. If he could heal this one that was incurable, he could heal the others. Wenn er den anderen heilen konnte, der unheilbar war, dann konnte der andere auch heilen. So I just kept going back. Dann bin ich immer wieder gekommen. He said, if you seek me for me, you will find me. Denn er hat ganz klar gesagt, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. If you search for me with your whole heart, wenn du mich suchst mit ganzem Herzen, I will be found, declares the Lord. Dann deklariert der Herr, dann werde ich mich finden lassen. And then listen to what he says. Und dann hör weiter, was er sagt. You know, I will be found. Ich werde mich finden lassen. And when you find me, und wenn du mich findest, I will restore your fortunes. Dann werde ich dein Geschick ändern. And I will gather you from all the nations and bring you back. Dann werde ich dich von all den Nationen sammeln und dich zurückbringen. Hmm. In James 4, verse 7 and 8. In Jakobus 4, 7 und 8. Submit to God. Ordne dich Gott unter. That means do what God says. Das heißt, tue das, was Gott sagt. Resist the devil. Widerstehe dem Teufel. Don't just ride along and do everything the devil says. Geh nicht einfach mit dem mit, was der Teufel sagt und tut. But if you resist the devil, aber wenn du ihm widerstehst, the devil will flee from you. Wird der Teufel von dir fliehen? Why will the devil flee from you? Warum wird der Teufel von dir fliehen? I'm going to give you a reason. Ich werde dir einen Grund geben. It says, draw near to God. Nähere dich Gott. And God will draw near to you. Und also Gott wird sich dir nähern. The closer you get to God, je näher du Gott bist, the further the devil will run from you. Desto weiter weg wird der Teufel von dir rennen. Because he will not come into the presence of God. Denn er wird nicht in die Gegenwart Gottes kommen. He knows what his end result is going to be. Denn er weiß, was das Resultat sein wird. He wants to be out there where God is not. Denn möchte immer dort sein, wo nicht Gott ist. And there's people that God is not there around them because they won't let him be around them. Der will auch nicht bei den Menschen sein, die ihn nicht zulassen. I want to go to what happens to the person who gets born again. Was passiert eigentlich mit dem Menschen, der wiedergeboren ist? There's something that happens. Wenn er wiedergeboren ist, was passiert was? And most of us, all we can think about is, oh, I got my sin forgiven. Die drei Leute denken nur an das eine, ah, meine Sünden sind mir vergeben worden. There's a whole lot more. Aber es gibt eine ganze Menge mehr Sachen. That happens at the point of salvation. Die in diesem Moment passieren, wenn man wiedergeboren ist. In Hebrews 2, verse 14 and 15. In Hebräer 2, 14 und 15. It says through his death. Heißt es dort durch seinen Tod. Jesus. Durch Jesus. Now this is talking about when Jesus died for you and me. Das spricht davon, als Jesus für dich und mich gestorben ist. Through his death. Durch seinen Tod. Are you listening? Hört ihr genau zu? He rendered Satan powerless. Hat den Satan kraftlos zurückgelassen oder entwaffnet? Christians are always talking about how powerful the devil is. Die Christen sprechen immer darüber, ja, wie mächtig und stark der Feind ist. They're always talking about how big and how mean he is, and how he can do this, and how he can do that. Und sprechen immer darüber, wie der Teufel, wie der Feind das tun kann und jenes tun wird und was weiß ich was noch alles. I've been dealing with demonic forces for years. Ich habe mich mit dämonischen Kräften jahrelang schon I have what the Bible calls the gift of discerning of spirits. Ich habe, was die Bibel nennt, die Gabe der Geisterunterscheidung. That means I see demonic spirits. Das heißt, mit anderen Worten, ich sehe dämonische, also ich sehe Geister. Now some people think that's all you do when you have discerning of spirits. Und manche Leute glauben, das ist alles, was du siehst, also du siehst dämonische Kräfte. Is you only see demons everywhere. Du siehst überall Dämonen. No. Nein. In discerning of spirits, I see demonic spirits. In Unterscheidung der Geister sehe ich dämonische Geister. I see angels. Ich sehe Engel. And I see sometimes your spirit. Manchmal sehe ich auch in den Geist der anderen hinein. And in angels. Und mit Engeln. I've never seen an angel shorter than that box right there. Ich habe niemals Engeln gesehen, die also kleiner gewesen wären als bis zur Lautsprecherbox. They're big guys. Die sind ziemlich groß. They're not little. Die sind nicht kleine. I have seen angels three times that big. Ich habe dreimal in meinem Leben solche Engel gesehen. The angel stood beside a building and he was taller than the building. Ich habe solche gesehen, die waren neben großen Gebäuden und die waren größer als das Gebäude. I've seen hundreds of angels. Und wie ist das mit Engeln so? But I've also seen hundreds and hundreds of demons. Ich habe dann aber auch hunderte von aberhunderte Dämonen gesehen. All the Christians talk about how big and mean the demons are. Alle Christen reden davon, wie böse und gemein und groß der Teufel ist. I've never seen a demon taller than that. Ich habe niemals einen Dämon gesehen, der so größer als das gewesen ist. And a lot of them are smaller than that. Und viele von denen kleiner als die. How do I know that? Wie weiß ich das? Number one, you told me. Erstens, mir ist es gesagt worden. Christians come to me all the time. Die Christen kommen die ganze Zeit zu mir. You know, the devil is just sitting right here on my shoulder. Und sagen mir, ja, du weißt du, der Teufel, der Dämon sitzt da. And he's talking in my ear. Und er spricht immer wieder zu mir, in mein Ohr. And he's saying this and this and this. Und sagt mir dieses und jenes. What should I do? Was soll ich tun? Well, if he's sitting on your shoulder, wenn er auf deiner Schulter sitzt, that means he's not very big. Das heißt, er ist nicht sehr groß, oder? Reach up and slap him off. Und tu einfach hinüber mit deiner Hand ihn runter. And then stomp on him. Und dann tritt auf ihn. Because he's supposed to be under your feet. Denn er sollte unter deinen Füßen sein. You're not supposed to carry him around. Solltest ihn nicht herumtragen mit dir. He makes a lot of noise. Er macht viel Lärm und Getöse. He has a big voice. Er hat ein großes Maul. But he's not big. Aber er ist nicht groß. Mm-hmm. The one who lives in you. Der in dir lebt, is bigger than him. He's already defeated him. Ist größer als er hat ihn schon besiegt. The one who lives in you, der in dir lebt, rendered the devil powerless. Hat den Teufel, vollkommen entmachtet. The devil can only have the power you allow him to have over you. God clearly says if you resist him, he will flee from you. Gott sagt ganz klar, wenn du ihm widerstehst, wird von dir fliehen. Not sometime. Nicht manchmal. Not if you catch him off guard. Nicht nur dann, wenn du ihn grad so erwischt. But if you resist him, he will flee from you every time. Denn wenn du ihm widerstehst, wird jedes Mal von dir fliehen. Amen. Amen. What happens? You get set free. Was passiert, wenn du freigesetzt bist? When Jesus does his work. Wenn Jesus sein Werk getan hat. It says, through his death, Jesus rendered Satan powerless. Durch seinen Tod hat er den Teufel kraftlos gemacht. Satan, who had power over death. Satan, der Macht gehabt hat über den Tod. Why? Warum? So that he might deliver those who through fear of death were subject to slavery. Warum? Dass er die befreit, die durch die Angst vor dem Tod versklavt worden sind, unterdrückt worden sind. When Jesus came into your life, als Jesus in dein Leben gekommen ist, he came there to set you free from the devil. Hat er dich frei gemacht vom Teufel. Mm-hmm. The devil cannot live in you anymore. Der Teufel kann nicht mehr länger in dir leben. Hmm. 2 Samuel 2:22 tells you why. 2. Samuel 2:22 sagt dir warum. The Lord is my rock. Der Herr ist mein Fels. The Lord is my fortress. Der Herr ist meine Festung. The Lord is my deliverer. Der Herr ist mein Befreier. Amen. Amen. He's my rock, my fortress, my deliverer. Er ist mein Fels, meine Festung, mein Befreier. I stand on him, I stand in him. Ich stehe auf ihm, ich stehe in ihm. He says if I place him over me. Und er hat mich über das andere gesetzt. Psalm 91. Also wenn ich ihn über alles andere setze. If I place myself under the covering of God. Und wenn ich mich unter seinen Flügeln begebe, unter seinen Schutz. Who is the rock? Wer ist der Fels? He's Jesus. Ist Jesus. Who is Jesus? Wer ist Jesus? He's the Word. Er ist das Wort. And if I place myself under him. Und wenn ich mich unter ihm, unter seinen Schutz begebe. He becomes my fortress. Wird er meine Festung. What are you saying? Was meinst du? Psalm 91. im Psalm 91. It says God will raise a wall of protection. Heißt es dort, dass der Herr einen Schutzwall um mich herum errichtet? Up around you. Rund um dich herum. That means he raises a fortress up around you. Das heißt, mit anderen Worten, er errichtet einen Schutzwall, eine Festung um dich herum. That the devil can't get through. Wo der Teufel nicht durch kann. I saw this in America. Ich sah das in Amerika mal. Our church team went to a place that was very devil, a place where a lot of demons were. Unser Team von der Gemeinde ging in einen Bereich, in eine Region, wo es ziemlich dämonisiert war. We went to Mardi Gras. Wir sind zum Mardi Gras, das ist ein Fest. To witness. Um dort Zeugnis zu geben. And we were sharing the gospel. Und als wir das Evangelium weitergegeben haben. And on the last day, we would do a march, a silent march, carrying flags and banners. Und am letzten Tag sind wir so durchmarschiert mit Flaggen und mit Fahnen und haben proklamiert. And I was in the last group. Und ich war in der letzten Gruppe. And our group got cut off from the others. Und unsere Gruppe ist dann abgeschnitten worden von den anderen, vom Rest. And 300 or 400 people came and gathered around us. Und ungefähr, also eine Menge Leute, 300 bis 400 Leute haben uns umzingelt. And they had clubs and they were trying to attack us. Und die hatten alles Mögliche in den Händen und versuchten uns zu attackieren. See, you make the devil mad when you talk about Jesus. Du machst nämlich den Teufel ziemlich zornig, wenn du über Jesus redest. And as they drew their club back and tried to strike us. Und als sie versucht haben, ihre Hände zu erheben gegen uns. Me and two others. Ich und zwei andere. Three of us was in a group. Drei von uns waren zusammen. And we were in a circle. Und wir waren umzingelt. We couldn't see anything. Wir konnten nichts mehr sehen. But there was a wall about that thick. Und plötzlich, es war wie eine Wand, ganz dick um uns herum. And these people would hit that wall and bounce back. Und die Leute versuchten durchzukommen und wurden einfach zurück. They would run and jump at us to jump on us and attack us. Die haben sogar versucht, gegen das anzugehen und anzurennen. Und their face would hit the wall. Und wie bei einer Wand, ihr Gesicht schlug dagegen. And they would just slide down and fall on the ground. Und sie sind wie bei einer Fensterscheibe runtergerutscht. This lasted for about 5 minutes. Das hat ungefähr 5 Minuten gedauert. And finally they just gave up and left. Und schließlich haben sie aufgegeben und sind gegangen. Now we could not see anything. Wir konnten all das nicht sehen. But they couldn't get any closer than that. Aber die konnten uns nicht näher als das. Because God raised a wall of protection around us. Denn Gott hat eine Schutzwall errichtet. We're so afraid of the devil. Aber wir sind oft so ängstlich vor dem Teufel. But he said. Aber er sagt. In Daniel 6:27, God delivers, Gott befreit, God rescues, und rettet. And he performs signs and wonders in the heaven and on the earth. Und er macht Wunder und Zeichen im Himmel, in den Himmeln und auf der Erde. Signs and wonders. Zeichen und Wunder. On heaven and in earth. Im Himmel und auf der Erde. He's redeemed us, Galatians 3:13 says. Und in Galater 3:13 heißt es, er hat uns errettet. Jesus has redeemed us from the curse of the law. Er hat uns herausgerettet vom Fluch des Gesetzes. There's a curse out there, folks. Es gibt einen Fluch da draußen, Leute. We have people all the time that are having demon deliverance services. Und wir haben immer wieder Leute, Menschen, die Dämonenbefreiungsgottesdienste haben. Some of you have been to these services. Manche von euch waren bei diesen. You know, I've been to a lot of them. Und ich war bei einigen von denen. Before I got smart enough not to go there anymore. Bevor ich dann gescheit genug geworden bin, um nicht mehr länger dort zu sein. Because I never saw anybody really delivered. Denn ich habe niemals wirklich jemanden dauerhaft befreit gesehen. I saw a lot of people hanging around. Ich habe einige gesehen, die immer wieder dort dabei sind. Playing and talking with the devil. Und die halt irgendwie herumgespielt haben mit dem Teufel. But they come back the next day or the next day and they still got the same problems. Und kommen immer wieder am nächsten Tag und am nächsten Tag und am nächsten Tag haben noch immer dasselbe Problem. They need to be delivered again and again and again and again. Und mussten immer wieder befreit But I don't see that in the Bible. Aber ich sehe das nicht so in der Bibel. When they got delivered, they were delivered. Wenn sie befreit worden sind, waren sie befreit. And I'm going to talk about that in a few minutes. Ich werde dann in ein paar Minuten darüber mehr reden. But at this time, I want to take a 10-minute break. Und ich möchte diesmal eine 10-minütige Pause einlegen. Let you go get something to drink, let you go to the bathroom. Dass du Zeit hast für dich und etwas trinken oder was zu dir nehmen kannst. And when you come back, wenn du dann zurückkommst, we're going to talk about people not being demon possessed, but people being cursed. Sprechen wir nicht darüber, dass Menschen Dämonen besessen sind, sondern verflucht sind. And how to break that curse and how to be set free. Und wie man diesen Fluch brechen kann und wie man freigesetzt wird. But I had to bring you to this point for you to see who you are and who lives in you and why you can be set free. Und ich musste aber zuerst die Vorlage bringen, zu dem Punkt zu dich zu bringen, dass du frei bist, dass du wer du bist in Jesus und so weiter. We're going to talk about generational curses. Wir werden über die Generationsflüche reden. And all the other kind of curses. Und all den, die anderen Flüche. You're dismissed for a moment. Ihr seid entlassen für die Pause. I don't know. Benny Hinn, for example. Shut. Come in. And the rising of the sun. So you want to go to Elfie, to Carl's wife, to the hospital? Yeah, that'd be fine. Oh, yeah, that'd be okay. Can somebody run get me a Red Bull? Yeah, tell her she can go get it. Tell Andrea. Yeah. Hello, could you go get a Red Bull? Then we said in Galatians 3:13, He redeemed us from the curse of the law. And I want to start talking about curses for a moment. Und jetzt möchte ich über Flüche reden. The Christian is so afraid of generational curses. Die Christen haben so viel Angst vor Generationsflüchen. And there was a generational curse in the Old Testament at one time. Und es war einmal eine Generationsfluch, also Generationsflüche im Alten Testament. That passed down from generation to generation to generation. Die dann weitergegeben worden ist von Generation zu Generation. So today in the New Testament, so oftentimes we want to go back and search out our family history. Und oft heute in unserer Zeit, im Neuen Testament, wollen wir unseren Stammbaum zurückverfolgen. And see where the curse came. Und um herauszufinden, von wo der Fluch hergekommen ist. Why our finances are cursed. Warum unsere Finanzen verflucht. Why our body is cursed. Warum unser Körper verflucht. See, we see so many curses in the church today. Wir sehen so viele Flüche heutzutage in der Gemeinde. And we call it the generational curse. Und oft nennen wir das die Generationsflüche. How many of you a lot of you don't understand. Ich bin mir sicher, die meisten von uns verstehen es nicht. There is no such thing as a generational curse anymore. Es gibt nämlich nicht mehr so etwas wie einen Generationsfluch. Huh? Yep. Ja. If you go back to Ezekiel 18:20, the generational curse was stopped. Wenn du auf die Stelle zurückgehst im Alten Testament, Ezekiel 18, Vers 20, siehst du, dass diese Fluch aus ist. From that point forward, von diesem Moment an, the person who sins will die. Wird die Person, die sündigt, sterben. The son will not bear the punishment for the father's sins. Das heißt es, der Sohn wird nicht die Strafe von Sünde des Vaters auf sich nehmen. Nor will the father bear the punishment of the son's sins. Und auch nicht umgekehrt, der Vater von Sünde des Sohnes. From that day forward, und von diesem Tag an, the righteousness of a person will be upon the righteous person. Wird die Gerechtigkeit auf die Person, die Gerechtigkeit tut oder gerecht ist, kommen. And the wickedness will be upon the person who is wicked. Und der Böses tut, wird Böses auf ihn kommen. If you're living for God, your past has nothing to do with it. Your family's past has nothing to do with it. Wenn du für Gott lebst, dann wird auch die Vergangenheit von deiner Familie oder deine Vergangenheit nichts mehr mit dir heute zu tun haben. See, that's the only fair thing, and we serve a fair God. Und das ist eine faire, ein fairer Deal. Wir dienen auch einem fairen Gott. If we sin, we pay for it. Wenn wir sündigen, werden wir dafür zahlen. If we're living for God, then God honors that and blesses us. Dann wird Gott das ehren und uns segnen. Now there are demons. Es gibt Dämonen. There are demons all over the place. Es gibt Dämonen überall. Most people wouldn't know what a demon was if they saw it. Die meisten würden vielleicht nicht einmal einen Dämon erkennen, wenn sie ihn sehen. They just think pressure means demons. Sie glauben, Druck ist gleichbedeutend mit Dämonen. Jesus dealt with demons every time a demon was around. Jesus hat immer wieder dort, wo Dämonen waren, mit ihnen gehandelt. He didn't play with the demons. Er hat nicht mit ihnen herumgespielt. But he got rid of them. Er ist sie losgeworden. Christians cannot be demon possessed. Christen können nicht Dämonen besessen. It is impossible. Das ist unmöglich. But Christians can choose to listen to demons and be cursed. Aber Christen können sich dafür entscheiden, auf Dämonen zu hören und verflucht zu sein. Yeah, the children of God, the believers, can be cursed. Ja, die Kinder Gottes können verflucht sein. Und when you look in the Old Testament, wenn du im Alten Testament hineinschaust, the children of God, die Kinder Gottes, the ones that that was his family, die zu seiner Familie gehören, they were cursed. Waren verflucht. Today, the Christian, many of them are cursed. Heutzutage, viele von den Christen sind verflucht. The curse cannot come without a reason. Es heißt aber auch, ein Fluch kann nicht ohne Grund einfach kommen. We'll be talking about that in a few moments. In ein paar Minuten werden wir auch über das reden. But the curse can be broken. Aber der Fluch kann gebrochen werden. And you can be released from the curse. Und du kannst frei gehen. We'll be talking about that. Wir werden auch über das reden. Many Christians listen to the demon, therefore allowing themselves to be controlled and influenced by the demons. Viele Christen hören auf die Dämonen, hören auf den Dämon und werden dadurch beeinflusst und kontrolliert durch das. The key is the one you listen to the most is the one who will have the most influence over you and your actions. Die, auf den du am meisten hörst und eingehst, wird die meiste Einfluss haben auf dich und auf deine Taten. The mind. Das Verstand is the number one battleground between Christians and Satan. Ist der Nummer eins Arena, wo der Teufel angreift. Depression. Depression. Oppression. Bedrückung. Fear, worry, stress. Angst, Furcht, Stress. They all come from the same source. Die kommen von derselben Quelle. It's called a lying spirit from Satan. Es wird der Lügengeist von Satan genannt. None of these will come. Depression, fear, worry, stress will not come. All diese Dinge werden nicht kommen. Unless you listen to what the devil says. Wenn du nicht auf ihn hörst, wenn du auf ihn hörst, dann werden sie kommen. When you listen to what the devil says above what God says. Und wenn du auf das hörst, mehr als auf das, was Gott sagt. See, depression, worry, and stress come when we decide to believe what the devil said instead of what God said. Und all diese Dinge, Depression, Furcht, Stress und so weiter, Bedrückung kommen, wenn wir auf das hören, statt das, was Gott sagt. The devil says, I'm going to kill you. Der Teufel sagt zum Beispiel, ich werde dich umbringen. God says, I'm going to protect you. Gott sagt aber, ich werde dich beschützen. The devil says, you're going to die of cancer. Der Teufel sagt, du wirst wegen Krebs sterben. God said, I will restore you to health. Gott sagt aber, ich werde dich zur Gesundheit wiederherstellen. The devil says, you're not going to have no money, you're going to go bankrupt. Der Teufel sagt, du wirst bankrott werden und kein Geld mehr haben. God said, I will supply your need. Gott sagt aber, ich werde all deiner Not begegnen. And what you choose to believe will determine what kind of situation you are in, fear or peace. Und dementsprechend, wie dein Glauben ist und wie du dich entscheidest, wirst du in dieser Situation Furcht und Unterdrückung oder dem anderen sein. Like I said the other day, when the devil told me he had put cancer on my throat. Und wie ich schon einmal erzählt habe, als der Teufel zu mir gesagt hat, ja, ich habe dir Kehlkopfkrebs gegeben. And I couldn't hardly talk. Und ich konnte kaum reden. My throat was just drawn up like that. Und mein ganzer Bereich hier war geschwollen. And all of a sudden I realized that was the devil speaking to me. Und dann auf einmal kommt's mir, das ist ja der Teufel, der zu mir redet. And I literally started laughing at him. Und ich habe wirklich buchstäblich begonnen, über ihn zu lachen. I said, who do you think you are? Und haben gesagt, wer glaubst du, wer du bist? God is my doctor. Gott ist mein Arzt. He said he would restore me to health. Er hat gesagt, er wird mich zur Gesundheit wiederherstellen. Cancer cannot live in my body. Krebs kann nicht in meinem Körper leben. And all of a sudden a peace of God came over me and all the symptoms left. Und auf einmal kam der Friede Gottes über mich und all die Symptome sind verschwunden. But if I had not resisted the devil with God's word, aber wenn ich dem Teufel nicht widerstanden hätte mit dem Wort Gottes, I would have opened the door and started believing for that cancer. Dann hätte ich die Tür ihm geöffnet und hätte dem Krebs geglaubt. And more than likely, und mehr als wahrscheinlich, cancer would have destroyed me. Hätte der Krebs mich zerstört. Now listen to me. Hör mir genau zu. Fear, Furcht, is faith. Ist Glauben. Is faith in what the devil says instead of what God says. Ist Glauben an das, was der Teufel sagt, anstatt dem, was Gott sagt. And when we start having that fear, und wenn wir beginnen, diesen we start talking about it. We start believing it. Dann beginnen wir auch dementsprechend zu reden und dem zu glauben. What you confess with your mouth. Denn die Bibel sagt, das, was du mit dem Munde bekennst. And believe in your heart. Und in deinem Herzen glaubst. What you confess with your mouth, you start hearing. Und was du mit deinem Mund bekennst, das wirst du hören. And it says, what you hear will get into your heart. Und was du dann selbst reinhörst, wird in dein Herz kommen. And then you start believing for these things. Beginnst, über diese Sache, diesen Dingen zu all kommen. Because of a lying spirit. Nur wegen einem Lügengeist. James 4:7. Submit therefore to God. Resist the devil, and the devil will flee from you. In Jakobus 4:7 heißt es, unterstellt euch Gott und widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. So when the devil told me he had given me cancer, als der Teufel mir gesagt hat, ich habe dir Krebs gegeben, I resisted him with God's word, which said he had given me health. Und habe ich ihm aber widerstanden mit dem Wort Gottes, welches sagt, ich habe dir Gesundheit. No matter what I felt like, und egal wie ich mich gefühlt habe, I informed the devil what God said. Da habe ich den Teufel informiert über das, was Gott sagt. Now my wife, meine Frau, I remember in the times past, in damals, Jahren, there was a situation that we had, and she was trying to walk in it. Und da gab's eine Situation, da hat sie versucht, in dem zu wandeln oder zu leben. She was trying to use her faith. Sie hat versucht, ihren Glauben zu wenden. And the devil was attacking her mind. Und der Teufel hat sie in ihrem Verstand attackiert. And my wife walked over and opened the Bible up. Und meine Frau ist hingegangen und hat einfach ihre Bibel aufgeschlagen. She put her finger on the scripture. Und sie hat ihren Finger auf die Schriftstelle. She said, "Devil, who do you think you are?" Und hat einfach gesagt, Teufel, wer glaubst du? She said, "Look right here, what God's word says." Schau, was das Wort Gottes hier sagt. And then she said something to the devil. Und dann sagte sie etwas zum Teufel. She said, "If you can't read it, und wenn du nicht lesen kannst, I'm going to read it to you." And she read that scripture to the devil and he left. Und sie hat ihm einfach dem Teufel diese Schriftstelle vorgelesen und er ist geflohen. I come in that night and she said, it works. Und sie ist dazu gekommen und hat gesagt, es funktioniert. Because I had been trying to tell her how I was doing it. Denn ich habe ihr erzählt, wie ich es getan habe. And finally she did it. Und dann hat sie es auch getan. And she read it to the devil. Und sie hat es dem Teufel einfach vorgelesen. She just didn't quote it. She thought, if you can't read, I'm going to read it to you. And from that day forth, she started winning those battles. Und von dem Tag an hat sie begonnen, jeden Kampf zu gewinnen. Amen. So this is how we have to do it. Draw near to God. So müssen wir das tun, Gott zu nähern. See, David said, David sagte, I keep God at my right hand. Ich erhalte, oder der Herr ist zu meiner Rechten. Everywhere I go, I keep God right here. Egal wo ich hingehe, der Herr ist zu meiner Rechten. If God is right here, then if the devil's right there, God can get between him and me real quick. Und wenn Gott zu meiner Rechten ist und der Teufel ist da, dann kann ist der Herr gleich bei mir und kann dazwischen. As I'm meditating on his word, day and night, speaking his word. Und während ich seinem Wort nachsinne, Tag und Nacht. Meditate means to mumble or speak. Meditieren, wie es in der Schrift heißt, heißt es, dahin zu murmeln und zu sprechen. So I'm speaking what God says about me. Ich spreche über das, was Gott über mich sagt. Now something I do almost every day. Was ich fast jeden Tag tue. I get up and I say a couple of things to the Lord. Wenn ich aufstehe, sage ich einige Dinge zum Herrn. Today, God, heute, you are my doctor. Bist du mein Arzt. Today, God, heute, you are my provider. O Gott, bist du mein Versorger. Today, God, heute, O Gott, you are my deliverer. Bist du mein Befreier. He's my provider, he's my deliverer, he's my healer. Er ist mein Heiler, er ist mein Versorger, er ist mein Befreier. See, as I confess those things about him, während ich diese Dinge über ihn bekenne, and I do that at the beginning of every day, und das tue ich am Anfang jedes Tages, and I thank him at the end of the day, und ich danke ihm am Ende des Tages, thank you that you have been my doctor today, und ich sage ihm danke, dass du mein Arzt heute warst, thank you that you have been my provider today, und danke, dass du heute mein Versorger warst. Thank you that you've been my deliverer today. Danke, dass du heute mein Befreier warst. I'm giving him permission to work on my behalf. Ich gebe ihm Erlaubnis, dass für mich handelt. Because every day something's going to come up that I don't know is going to come up. Denn es gibt immer irgendetwas jeden Tag, das aufkommt gegen mich, von dem ich keine Ahnung habe. If somehow my body gets attacked. Und wenn irgendwann mal mein Körper angegriffen wird, when I call him my doctor in the morning, und wenn ich ihn meinen Arzt bekenne, I'm giving him permission to do whatever it takes to keep me healthy. Dann gebe ich ihm die Erlaubnis im freien Raum, was auch immer benötigt wird, um das zu tun. If I have a need, financially or any other way, wenn ich eine Not habe, finanziell oder was auch immer, when I call him my provider, und wenn ich ihn meinen Versorger nenne, I'm giving him permission to go ahead of me and do whatever it takes for my needs to be supplied. Dann gebe ich ihm die Erlaubnis, vor mir herzugehen und sich so vorzusorgen, für was auch immer notwendig ist. This is how I draw near to God. So nähere ich mich Gott. Now, we're talking about demons for a moment. Jetzt reden wir über einen Moment über Dämonen. I want to get rid of some myths. Ich möchte über ein paar Märchen, also reden, die wir loswerden sollen. About demons. Über Dämonen. A myth is a widely held belief. Ein Mythos sozusagen ist ein Irrglaube, ein Glaube, der nicht richtig ist. But it's false. Und der angenommen wird, aber der falsch ist. It's not true. Ist nicht richtig, nicht wahr. I have people tell me all the time, well, you know, you have to be careful when you cast demons out. Und immer wieder sagen mir Leute, ja, du musst vorsichtig sein, wenn du Dämonen ausmachst. You know, the demons could come back on you. Denn du musst wissen, Rosa, die Dämonen werden wieder zu dir zurückkommen. Now, what does that do? Was ist das? That makes fear come up, keeping you from casting demons out when you should be casting a demon out. Wird Furcht einflößen und dich davon abhalten, die Dinge zu tun, die mit Dämonen auszutreiben. And some of the reasoning they have for this, und die Überlegungen, die da gemacht werden diesbezüglich, sind folgende. You know, look at the seven sons of Sceva. Du schau mal auf die Begebenheiten der Apostelgeschichte des sieben Söhne Skephas. They cast those demons out. Diese sieben Söhne haben die Dämonen versucht auszutreiben. And the demons came back. Und die Dämonen sind da gekommen. See, the demons left, but they came back over there and they beat them up and tore their clothes off. Sind über sie gekommen und haben sie zusammengehaut und haben sie vertrieben. And that could happen to you, you know. Na, weißt du, das kann dir auch passieren. No. There was something different. Das ist ein Unterschied hier. Du musst etwas erkennen. They were not Christians. Sie waren nicht Gläubige. They were trying to use somebody's authority and power that they didn't have. Sie haben eine Autorität angewandt oder gebraucht, die sie selber nicht hatten. The devil had the right to attack them. Der Teufel hatte das Recht, sie zu anzugreifen. But he doesn't have the right to attack you because of he who lives in you. Aber der Teufel hat kein Recht, dich anzugreifen, denn der in dir lebt. Jesus never had any fear over them. Jesus hatte keine Furcht gegen Dämonen. He just spoke to them and told them to go. Und er hat einfach gesprochen und sie mussten weichen. Think about that. Denk mal darüber nach. Another myth that we have. Ein anderer Mythos, den wir hegen oder gehört, von dem wir gehört haben. You know, we have to recognize who the demons are. We gotta know their name. We gotta search back in the history. We gotta talk to all the demons. Find out who they are. And they used the scripture in Mark 5. And in Luke. Und in Lukas 8. And they're using these scriptures because Jesus asked the demon what his name was. Sie benutzen diese Schriftstelle, weil dort Jesus ihren Namen erfragt. And then he cast the demon out. Und dann hat er den Dämon ausgetrieben. I was told that for years. Und das ist mir jahrelang so gesagt worden. And I believe that Jesus asked that demon what his name was and then cast him out. Und ich habe das so geglaubt. Jesus hat den Namen gefragt und dann hat er sie ausgetrieben. But one day I read the scripture. Aber dann, wie ich die Schrift nochmal gelesen habe, it's amazing what you can discover when you read the scripture. Es ist erstaunlich, was man selber herausfinden kann, wenn man die Schrift liest. It says es sagt dort, that the demons was in this man, over 2,000 of them. Der Dämon mit seinen über 2,000 Dämonen in diesem Mann war. And that Jesus had come to where the Gadarenes were. Er ist zu den Gadarenen herübergekommen, also and when he got out of the boat, mit dem Boot, als er rausgekommen ist, immediately a man with an unclean spirit kam sofort ein Mann mit einem unreinen Geist ging ihn an, came running up to him. Und ran daher, ist daher gerannt. They had bound this man with chains. They had done all kinds of things, but he kept breaking loose. Und die Menschen dort in Gadara haben immer wieder versucht, diesen Mann zu binden und mit Ketten, aber der hat sich immer befreit. He was crying out day and night. Er hat Tag und Nacht geschrien. He was cutting himself with stones. Er hat sich mit Steinen geritzt. But the man ran down and started worshiping Jesus. Aber der Mann ist dann auf Jesus hin zugegangen und hat Jesus begonnen anzubeten. And he cried out with a loud voice. Und er hat ausgeschrien mit einer lauten Stimme. And said, "What are you doing here, Jesus? Was machst du hier, Jesus? Son of the Most High God? Sohn des Allerhöchsten? Don't torment me." Quäle mich nicht. But Jesus said, aber Jesus sagt, "Come out. Komm heraus. You unclean spirit." Du unreiner Geist. And then, und dann, after he had commanded him to come out, nachdem er das befohlen hatte, rauszukommen, these demons who were crying out to him, und die Dämonen, die geschrien haben, begging him not to send them away, ihn, darum gebettelt haben, nicht ihn sie nicht wegzuschicken, after he had cast him out, nachdem er sie ausgeschickt hat, in both Mark and Luke, in beiden Stellen, in Markus und in Lukas, then Jesus said, "Who are you?" Dann erst hat Jesus gefragt, wer seid ihr? But he had already cast him out. Das heißt ganz klar dort, er hatte sie schon ausgetrieben. You know, when Jesus dealt with demons, it was either an unclean spirit, it was a lying spirit. Immer wieder Jesus saw what kind of spirit. He didn't always have to know what the name was. Jesus hatte gesehen, erkannt, wusste, was für eine Art von Geist es war. Der Namen. When he recognized it, he dealt with it. Und als es erkannt hatte, hat er damit entsprechend gehandelt. The demons want you to play around and talk with them. Die Dämonen wollen es ja, dass man mit ihnen herumspielt, Spielchen spielt und mit ihnen redet. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen, if Jesus had to find out the name of the demons? Dass Jesus herausfinden wollte, was der Name des Dämons ist. There was 2,000 of them. Es waren zum Beispiel in dem Fall 2,000, über 2,000 Dämonen. He had been there 3 weeks talking to them. Da hätte er, was weiß ich, wie lange, 3 Wochen lang gebraucht. But no, he just put them all under the same category. Nein, er hatte sie alle unter derselben Kategorie gestellt. Unclean spirit, come out. Unreine Geister, kommt heraus. And that's all we need to do. Das Einzige, was wir brauchen. I look people in the eye and I say, I command that spirit of fear to leave. Und manchmal schaue ich Leuten in die Augen und dann sehe ich es und sage, ich befehle diesen Geist der Furcht zu wegzufahren. And I'm not casting it out of the person. Ich treibe es nicht aus der Person. Very few people are demon possessed in the West here. Es sind eigentlich die wenigsten oder sehr wenige im Westen hier Dämonen besessen. But many of them are cursed and listen to the devil. Aber viele sind verflucht vom, und hören auf den Teufel. So I command that spirit to get away from their mind, get away from their ears. Deswegen befehle ich, dass der Dämon weg geht von ihrem Verstand, von ihren Ohren. And they go away with peace, they go away with joy. Die gehen weg und da ist Freude und Friede da. Now, why are Christians cursed? Warum sind Christen verflucht? The same reason they were cursed in the Old Testament. Genau aus demselben Grund wie im Alten Testament. We as Christians who know anything about the blessings of God. Wir als Christen, die, wenn wir irgendetwas wissen über die Segnungen Gottes. We love to read Deuteronomy 28. Lesen gerne die Stelle in Deuteronomium, also 5. Mose 28. How many of you know what Deuteronomy 28 is? Wie viele kennen die Stelle ungefähr 5. Mose 28? That's the blessings that the believer is supposed to have. Das sind die Segnungen, die Gläubigen haben sollten. But listen to what it says. Aber schau mal genau hin, was es dort sagt. It says, if you hear my word, wenn du meinem Wort gehorchst oder zuhörst, and you do what it says. Und dem folgst und das tust, was now that's important. Das ist jetzt wichtig, ja? And you do what it says. Und tust, was es sagt. All these blessings will come upon you. Werden all diese Segnungen auf dich kommen. And they will overtake you. Und werden dich überrennen. That means they will go ahead of you. Das heißt, sie werden vor dir hergehen. And wait for you to get there. Und auf dort schon vor dir auf dich warten. See, not only do the blessings come upon you, but they go ahead of you and they're waiting for you to get there so you can be blessed. Nicht nur, dass sie auf dich kommen, sondern die erwarten dich schon dort, wo du hinkommst. And then, how are you going to be blessed? Wie wirst du gesegnet? First of all, you're blessed in your body. Zuerst bist du gesegnet in deinem Leib, in deinem Körper. That's called health. Das wird auch Gesundheit genannt. Then you're blessed in your children's bodies. Dann bist du auch gesegnet in dem Leib deiner Kinder. Your animals' bodies. Auch das deiner Tiere. See, one of the ladies had been bringing her dog, and her dog got blessed in my meeting the other night. Noch einen anderen Abend habe ich für den Hund von jemand gebetet. This dog looked like it was dying. Und ja. And we prayed over it, and that dog's tail went straight up, and it started wagging, and it ran all over the place. Der Hund war ganz leblos am Boden unten, aber wir haben gebetet, und der hat gleich sich zu bewegen. She told me she went home, and for 3 hours she's chasing that dog around. Und wirklich, 3 Stunden lang ist dann zu Hause, ist sie dem ihren Hund nach. Because God says your animals are to be blessed. Denn Gott sagt, deine Tiere werden gesegnet. He says your land is to be blessed. Dein Land wird gesegnet sein. These are blessings of God. Das sind Segnungen Gottes. Not a curse. Nicht Flüche. It's a blessing. Es ist ein Segen. It's a good thing. Eine gute Sache. But then he says, aber dann sagt oh, something nasty. Dann sagt er etwas, Gemeines. But if you hear my word, wenn du mein Wort hörst, and you don't do what it says, und tust nicht das, was es sagt, you do what your friends say. Du tust das, was dein Freund sagt, you do what the rest of the world does. Du tust das, was der Rest der Welt tut, you will be cursed. Dann wirst du verflucht sein. In your body. In deinem Leib. In your children. In bei deinen Kindern. In your animals. In deinen, Tieren. In your bank account. In deinem, Bankkonto. All these curses will come upon you and overtake you. All diese Flüche werden über dich kommen und dich einnehmen. Now this is talking about the children of God. This is not talking about Christians. Es spricht hier nicht zu den, Ungläubigen. Es spricht hier zu den Kindern Gottes. And people try to tell me, well, that's not for Christians. That's for the people in the Old Testament. Ja, das ist nur die, für die Leute im Alten Testament, nicht für die Christen. My Bible says, aber meine Bibel sagt, that God is the same yesterday, today and forever. Dass Gott, mein Gott, dasselbe ist, gestern, heute und alle Ewigkeit. So if that will cause a curse to come upon you in the Old Testament, wenn das Grund genug war, dass ein Fluch im Alten Testament auf die Menschen gekommen ist, can Christians be cursed? Können Christen auch verflucht sein? Mark 16. In Markus 16. Verse 15 through 18. 15 bis 18. Let's think about this as we read it. Und wenn wir das lesen, denk darüber nach. If you hear my word, wenn du mein Wort hörst, and you choose to believe it, und du entscheidest dich dem zu glauben, you will cast out devils. Dann wirst du Dämonen austreiben. If you tread upon a serpent, it will not harm you. Und wenn du auf Schlangen trittst, dann werden sie dir nichts anhaben. If you drink something deadly, it will not harm you. Und wenn du etwas Tödliches trinkst, dann wird es dir nicht schaden. You will lay hands on the sick. Du wirst Kranken die Hände auflegen. And they will recover. Und sie werden gesunden. But what if you choose not to believe? Aber wenn du dem, dich entscheidest, nicht zu glauben. Now I want you to see something here. Und ich möchte, dass du etwas erkennst. In the Old Testament, in Deuteronomy 28. In 5. Mose 28 im Alten Testament. It was talking to all of the Jews. Spricht es hier zu all den All of Israel. Zu ganz Israel. Plus anybody who lived with Israel, servants and everything. Plus all die anderen, die mit Israel gewohnt haben, also die Diener, die Knechte. And the blessing came upon any of them, or if they didn't do what it said, the curses came. Segnungen sind auf alle gekommen, wenn sie dem gefolgt haben, dem Wort, oder auch nicht, eben dann die Flüche. Now, Mark 16 is talking to the whole church world. Markus 16 spricht zur gesamten Gemeinde. The same word. Dasselbe Wort. If you choose to believe it. Wenn du dich entscheidest, dem zu glauben. All these blessings will come. All this protection will come. All diese Segnungen werden kommen und diese Schutz und Bewahrung. But if you refuse to believe what God said. Aber wenn du dich dagegen stehst und dich dagegen entscheidest. You will not cast devils out. Wirst du nicht Dämonen austreiben. But they can come upon you and cast you out. Die werden gegen dich dann ankommen und dich wegtreiben. Be very careful where you walk. Sei vorsichtig, wo du hingehst. Because that snake could bite you. Denn es kann dich ja etwas beißen auch. Be very careful what you drink. Und sei vor allem vorsichtig, was du trinkst. Because that poison could kill you. Denn dieses Gift kann dich umbringen. And you will lay hands on the sick. Und du wirst der Kranken die Hände auflegen. And they will not recover, but they will die. Sie werden nicht gesund, sie werden eher sterben. Think about that. Denk mal darüber nach. The curses. Die Flüche, they come. Sie kommen. But what are we going to do about it? Aber was tun wir mit denen? You can't have both God and Satan. You can only have one. Du kannst nicht beides haben, Gott und Satan. In Luke 11, verse 15. In Lukas 11, 15. Jesus was accused of casting demons out by Beelzebub, by Satan's power. Ist dort Jesus angeklagt worden, dass er Dämonen austreibt mit der Hilfe Beelzebubs, also Satan. And Jesus said, you cannot have both, you cannot do both. Und Jesus sagt aber ganz klar, du kannst nicht beides haben. You either have one or the other. Entweder eine oder der andere. Mm-hmm. Can't have both. Kannst nicht beide haben. In Proverbs 26, verse 2, in Sprüche 26, Vers 2, it says, a curse cannot come without a cause. Ein Fluch kann nicht ohne Grund einfach kommen. There has to be a reason for the curse. Da muss ein Grund sein. Most of the time, it's because disobedience to God's word. Der Grund ist oft wegen Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. That's simply it. Not doing what God said. Ganz einfach, das ist oft der Grund, einfach nicht das zu tun, was Gott sagt. His word is there to protect you, to keep you. Das Wort ist hier, um dich zu bewahren und zu beschützen. Hmm. Are you listening? Hörst du genau zu? If we don't obey that word, if we don't do what it says, wenn wir nicht dem Wort folgen und nicht gehorsam sind, let me point something out here. Und ich möchte etwas hervorstreichen hier. The curse can be on certain parts of you. Der Fluch kann bei bestimmten Bereichen auf dir sein. And not on other parts. Und nicht auf anderen. So many Christians are cursed in their finances. So viele Christen sind im finanziellen Bereich verflucht. And they wonder why. Und sie wundern sich warum. They come and they want me to rebuke the devil off their finances. They want you to rebuke the devil off their finances. Und oft kommen Leute zu mir und wollen, dass ich den Teufel schelte und zurechtweise über ihre Finanzen. I can rebuke all day long and it won't change anything. Ich könnte den ganzen Tag lang das tun und es würde nichts sich ändern. You can rebuke all day long, it won't change anything. Und du kannst es den ganzen Tag tun und es wird nichts sich verändern. Because God has stepped away from you. Denn Gott hat, ist zurückgetreten in, von dir in diesem Bereich. Some of you know who Dr. Arne Elson is. Manche von euch kennen den Dr. Arne Elson. Now his finances weren't doing very good. Und seine Finanzen, denen geht es jetzt gut. And one day he read my book. Eines Tages hat er mein Buch gelesen. That's in there, there should be no poor among you. Das Buch, das ist auch hier erhältlich, sollte kein Armer unter euch sein. And in that book it says to tithe. Und in diesem Buch heißt es, spricht es ganz klar über den Zehnten. Because in Malachi 3:10, in Malachi 3, it says, if you don't tithe, you're stealing from God. Wenn du nicht zehntest oder den Zehnten gibst, dann stiehlst du von Gott. Hmm. And that there's a curse that comes. Und dass es ein Fluch kommt. It says, you're cursed because you're stealing from God. Du bist verflucht, weil du von Gott stiehlst. So the finances was cursed. Und die Finanzen sind dann verflucht. And he saw that God's word said about tithing. Und er erkannte ganz klar das Thema Zehnten. Because I wrote in the book, if you have never tithed, try it for 3 months. Und in meinem Buch, da rede ich darüber, wenn du noch nie Zehnten gegeben hast, dann versuche es 3 Monate lang. And see what God will do. Und beobachte, was Gott tun wird. And he started tithing. Und er begann zu zehnten. Now tithe is 1/10 of your income. Der Zehnte ist ein Zehntel von deinem Einkommen. That you give to God. Den du dem Herrn gibst. Mm-hmm. He started doing it. Und er begann es zu tun. And in 3 months, his finances had started turning around. Und innerhalb von 3 Monaten hat sich seine Finanzen. Because God told Israel in the Old Testament. Denn Gott hat Israel im Alten Testament gesagt. If you disobey my words. Wenn du meinem Wort nicht gehorchst. All these curses will come upon you. Wenn all diese Flüche auf dich kommen. But if you come to the place where you recognize what you have done. Aber wenn du zu diesem Punkt kommst, wo du erkennst, was du getan hast, and you repent, und du tust Buße, that means you ask God to forgive you because you're not doing something. Das heißt, du musst den Herrn um Vergebung bitten, weil du etwas nicht getan hast. Or you ask God to forgive you because you've done something you shouldn't have done. Oder du hast den Herrn, du bittest den Herrn um Vergebung für das, was du getan hast, was du nicht tun sollst. He said, I will remember my covenant and I will forgive you and I will bring you back under my covering. Sagt der Herr dort, dann werde ich mich an meinen Bund mich erinnern und ich werde dich zurückbringen unter meinen Bund. And he tells them about the finances. Und er spricht darüber auch dort über die Finanzen. Start tithing. Beginne über die, also beginne mit den Zehnten. Prove me, see if my word is not true. Berufe mich, erfordere mich heraus und erkenne, ob mein Wort wahr ist. And if you do this, und wenn du das tust, I, God, will personally rebuke the devil off your finances. Sag Gott, dann werde ich persönlich Gott den Teufel von dem den Fresser und den Teufel schelten und vertreiben. See, you and I can pray. Du und ich können beten. And we can rebuke the devil. Und wir können den Teufel widerstehen. But because we're cursed, the devil has the right to come. Aber weil wir verflucht sind, hat der Teufel ein Recht zu kommen. But when we start doing what God's word says, aber wenn wir beginnen, das zu tun, was Gott sagt, he raises that wall of protection around us. Dann beginnt er, diesen Schutzwall um uns herum aufzurichten. And he says, und er sagt, that he allows us again, that he looks at us as if we never sinned, as if we never allowed that curse to come. Und er beginnt uns so zu sehen, als ob wir nie unter dem Fluch gewesen sind, als ob wir nie übertreten hätten. And allows us to start over. Und er erlaubt es uns, wieder von neuem anzufangen. If you're holding bitterness and unforgiveness against people, wenn du Unvergebenheit und Bitterkeit in dir hegst, God says, if you don't forgive, he can't forgive you. Gott sagt ganz klar, wenn du nicht vergibst und loslässt, dann kann er dir auch nicht vergeben. And we see in Proverbs and we see in Ecclesiastes and other places, wir sehen das in Sprüche, in Prediger und in anderen Versen, that unforgiveness and bitterness allows sickness to come on our bodies. Dort sehen wir, dass Unvergebenheit und Bitterkeit, Krankheit ist erlaubt, in unserem Körper zu kommen. But when we forgive and release it, aber wenn wir vergeben und es loslassen, that curse is broken. Dann ist dieser Fluch gebrochen. And the health starts flowing back into our body. Und Gesundheit beginnt in unseren Körper aufzukommen und zu fließen. Because we're hearing and doing what God's word says to do. Denn wir beginnen das auf ihn zu hören, was Gott sagt, und beginnen es zu tun. You see what I'm talking about? The curses come because we don't line up and do what God's word says. Verstehst du, was ich hier sagen will? Die Flüche kommen, weil wir uns nicht mit dem konform machen, was Gott sagt, und weil wir das nicht tun. When I got born again, als ich wiedergeboren wurde, my wife and I had a few problems. Hatten meine Frau und ich ein paar Probleme. We were ready for divorce. Wir waren schon bereit für Scheidung. The only reason we didn't get divorced, der einzige Grund, warum wir dann das nicht durchgezogen haben, in Texas, when the woman was pregnant, wenn eine Frau schwanger war, you couldn't divorce her. Dann konntest du sie nicht, till after you had the baby. Bis nach der Geburt. But before we had the baby, aber bevor eben die Geburt war, Jesus came into my life. Ist Jesus in mein Leben gekommen. And he put our marriage back together. Und er hat unsere Ehe wieder zusammen. And we started serving God. Und wir begannen, Gott zu dienen. Now she wasn't perfect. Sie war nicht perfekt. And I wasn't perfect. Und ich war auch nicht perfekt. We had some things wrong. Wir hatten einige Dinge, die halt nicht in Ordnung waren. We didn't change all at once. Und wir haben uns auch nicht gleich sofort verändert in allem. But what happened as we began to study God's word? Aber was ist passiert, als wir begonnen haben, Gottes Wort zu studieren? We found this in the Bible, we started doing it. Dann fanden wir einen Bereich in der Bibel vor und wir begannen es zu tun. I had a major problem tithing. Ich hatte ein ziemlich massives Problem mit dem Zehnten. She had no problem. Sie hatte kein Problem mit dem. We had to come together in agreement. Wir mussten übereinstimmen. And we were having problems financially. Wir hatten finanzielle Probleme. But when we got in agreement and began to tithe, our financial situation changed. Aber wenn wir, als wir begonnen haben, übereinzustimmen und begonnen haben zu zehnten, dann hat sich unsere finanzielle Situation verändert. She had a problem trusting God in certain in area of healing. Sie hatte wiederum Probleme in bestimmten Bereichen bezüglich Heilung. I had no problem. Ich hatte da kein Problem. I figured God was big enough to do it. She was taught God doesn't heal today. Ihr wurde gelehrt, also früher schon, Gott heilt heutzutage nicht mehr. Ich hatte kein Problem mit Heilung. But as we begin to study God's word and begin to change our way of thinking, aber als wir zusammen das Wort Gottes studierten, hat es unsere Denkweise verändert. That curse of sickness left. Dieser Fluch der Krankheit ist von uns gegangen. We began to walk in the health of God. Wir begannen in der Gesundheit Gottes zu wandeln. Now, I could go over many, many different areas. Ich könnte jetzt noch über viele andere Bereiche reden. But what I want to close with, ich möchte mit einer bestimmten Sache enden. I'm going to give you an opportunity to pray. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben zu beten. If there's an area in your life, wenn es irgendeinen Bereich in deinem Leben gibt, that you feel like the devil is attacking you over and over and over and over, wo du glaubst, dass der Teufel dich immer und immer wieder attackiert. See, that's a curse. So das ist ein Fluch. That's not demon possession. Das ist nicht Dämonenbesessenheit. That's a curse. Das ist ein Fluch. And so we're going to pray and ask God to show you where you're missing the mark. Wir werden mit dir beten und bitten auch Gott, dass er dir zeigt, wo du es immer wieder nicht verstehst oder nicht siehst. What I'm going to pray is that God will loose your eyes and your ears. Was ich auch beten werde, ist, dass der Herr dir die Augen und die Ohren freisetzt, so that you can see and hear His word. So dass du sein Wort hören und sehen kannst. You can recognize where the devil is getting in. Und du auch erkennen kannst, wo der Teufel seinen Fuß drin hat. See, somewhere there's a path where he's getting in to attack you. Und manchmal ist ein Pfad da, ein Weg da, eine Tür da, wo er immer wieder attackieren kann. Something you're doing that God says don't do, something you're doing that God says, or not doing that God says do. Und manches von dem, wo der Herr sagt, du sollst es tun und tust es nicht, und umgekehrt, Dinge, die du tust, wo der Herr sagt, du sollst nicht tun. And I believe that God will come back and raise a wall around you of protection. Und ich glaube mit dir dann, dass der Herr zu dir zurückkommt in den Bereichen und einen Schutzwall um dich herum errichtet. So I'm just going to ask you right now, just bow your head. Und ich möchte, ich bitte dich, dass du jetzt dich beugst. I want you to stop and think for a moment. Und dass du mal jetzt innehältst und nachdenkst. If you've been fighting the devil, rebuking the devil, den Teufel widerstanden hast und dagegen warst, and it just doesn't seem to be working, und es scheint so, als ob es nicht funktioniert, then I want you to simply ask God, God, where am I missing the mark? Dann möchte ich, dass du jetzt den Herrn ganz einfach fragst, wo fehle ich da? You're the only one that can ask him. Du bist der Einzige, der ihn fragen kann. And he says, if you seek me, I will be found and I'll give you the answer. Der Herr sagt ganz klar, wenn du mich suchst, dann werde ich mich finden lassen und ich werde dir die Antwort geben. Now, something I pointed out just a moment ago. Und etwas, was ich, betont habe, some of you may have several areas where you're being attacked. Manche von euch haben mehrere Bereiche, wo ihr, angegriffen werdet. But like when I got born again, so wie bei mir, als ich wieder geboren werde, God began to deal with me one area at a time. Hat der Herr einen Bereich nach dem anderen behandelt. And he helped me by showing me what to do. And as I became obedient, als ich gehorsam wurde, that area cleared up. Wurde in jedem Bereich, hatte sich geklärt. Then he took me to the next area. Und dann hat er mich zum nächsten Bereich until my family was in the right place. Bis meine Familie in der richtigen Position. And we were being blessed coming in and going out. Und dann wurden wir gesegnet beim Ein- und beim Ausgang. We were being blessed in our body and in our children's bodies. Und wir wurden gesegnet in unserem und im Körper oder im Leib unserer. Our bank account started being blessed. Und auch unser Bankkonto wurde gesehen. But it was one step at a time. Aber es war ein Schritt nach dem anderen. Now, Father, all over this room, Vater, im ganzen Raum, I believe you're speaking to the hearts of each and every person. Ich glaube, dass du zu jedem einzelnen Herzen sprichst. And you're revealing this moment. Und du offenbarst in diesem Moment the area that needs to be corrected. Die Bereiche, die, korrigiert werden müssen. I ask, Father, that the eyes and the ears of each person be open at this moment. Und ich bete, dass jedes einzelne Ohr und jedes Auge geöffnet werden. That their spirits be receptive. So dass ihr Geist, ihr Herz, empfänglich ist. And Father, und Vater, Let them have an obedient spirit. Now I speak to those lying demons that would come against their mind. I command this moment for those lying demons to shut up. And that, Father, for a period of time, that they hear your voice and no other voice. Let it be clear. Because there are so many voices out there. Let them recognize your voice. And we thank you now for raising a wall of protection around them. Ooh. So that Satan cannot get in. We thank you for that. Amen. Amen. Thank you, Father. Just stay quiet before the Lord for a moment, and if He shares something with you, you know you're going to know. But give Him a moment. Und wenn du jetzt ganz still bist und innehältst, gib ihm jetzt Raum und Zeit. Thank you, Jesus. Praise God. Has this helped any of you this morning? Hat dir das irgendwas geholfen? Yeah. I see heads nodding all over. Ja, ich sehe überall nickende Häupter. See, that's what I want. And like I say, there are demons, but you know, most of the things that we deal with are not the demons that are possessing us. Es gibt überall Dämonen, ja, aber die meiste Zeit sind es nicht wirklich die Dämonen, die jemanden besetzen oder they're demons that are lying to us. Oft sind es Dämonen, die lügen. And because we're listening to them, they're controlling us. Und weil wir auf sie hören, kontrollieren sie uns. Take the control back. Nimm das Steuerrad wieder an dich und kontrolliere. By doing what God said. Durch das, was Gott sagt. Amen. Amen. Now we're going to be here tonight. We're going to be praying for a lot of people, deaf people. Und wir werden heute Abend wieder zusammenkommen um 7 Uhr und wir werden für Taube beten. If you've got somebody like that, have them here. Und wenn du welche kennst, dann bring sie her. Amen. Bring your friends. Bring deine Freunde. If you can hear and they can't, bring them in here. Und wenn du nicht hier sein kannst, bring du sie her oder lade sie hier ein. I'm so excited about all the people that are getting born again. Ich bin so aufgeregt, dass so viele Menschen wiedergeboren werden. 23 people in one service. Vorgestern 23 sind zum Herrn gekommen. Amen. And I see there's another key. Da ist ein anderer Schlüssel. When God does something for you, wenn Gott etwas für dich tut, you should come back and give Him glory. Dann solltest du zurückkommen und ihm Ehre geben. Let me share one more scripture with you. Malachi 2:2. Malachi 2:2. This is another reason people are cursed. Das ist auch ein anderer Bereich, warum Menschen verflucht sind. If you do not take it to heart, wenn du es nicht zu Herzen nimmst, to give me glory, um mir Ehre zu geben, for what I have done for you. Für das, was ich für dich getan habe. See, when God does something for you, it's a blessing. Wenn Gott etwas für dich tut, dann ist es ein Segen. How many of you realize when God heals you, it's a blessing? Wie viele von euch haben erkannt, dass wenn Gott dich heilt, ist es ein Segen? How many of you realize when God provides your needs, it's a blessing? Wenn Gott für dich sorgt, dass es ein Segen ist. Well, God says, if you do not give me glory when I bless you, Gott sagt, wenn du mir nicht die Ehre gibst, wenn ich dich segne, I, God, will curse your blessing. Dann ich selbst, Gott, werde deine Segnung verfluchen. So when God does something for you, tell everybody. Wenn Gott etwas für dich tut, dann sage es ihm. I tell people, if you're healed up here in front of the church, ich sage den Menschen immer, wenn du hier in der Gemeinde geheilt worden bist, as you're walking back to your seat, während du schon zurückgehst zu deinem Sitz, tell at least two people I just got healed. Dann sag zumindest zwei oder drei Leuten, ich bin geheilt worden. That gives you a place to point back and say I was healed when the devil tries to come back. Und es gibt dir einen Angriffspunkt für das, wo du sagen kannst, ich bin damals vom Teufel krank gemacht. And when you confess it, und wenn du aber das bekennst, you're believing it, und glaubst es, and it's manifesting. Und sagst damit, aber es hat sich manifestiert. God bless you, be here tonight. Und Herr segne dich und sei heute Abend wieder hier. And let's come. Und glaubst es, and it's manifesting. Und sagst damit, aber es hat sich manifestiert. God bless you, be here tonight. Und Herr segne dich und sei heute Abend wieder hier. And let's come expecting something to happen. Und komme mit Erwartung, dass etwas passiert. Don't just come in here to watch. Komm nicht einfach nur so daher und schau zu. Come in here believing with me. Sondern komme mit der Haltung her, mit mir zu glauben. Amen. Amen. You're dismissed. Ihr seid entlassen.